Bestreben. Der in Washington unterzeichnete Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Entwicklung. Die Bedeutung geht weit über den eigentlichen Vertragsgegenstand hinaus. Es war ein langer Weg. Es haben umfangreiche Diskussionen stattgefunden. Emotionen und Stereotypen mussten überwunden werden. Es ist nur ein Anfang erreicht worden. Das ist nur der Beginn zu einer atomaren Abrüstung. Aber es ist bekannt, dass selbst die längste Reise mit dem ersten Schritt beginnen muss. Die weitere Bewegung erfordert harte Arbeit und das Bemühen, dass die Vorstellungen von der Sicherheit über das Wettrüsten siegen mögen. Im November 1985 haben wir bei unserem Treffen in Genf erklärt, dass es in einem atomaren Krieg keinen Sieger geben kann. Er darf gar nicht erst beginnen. Wir haben damals erklärt, Präsident Reagan und ich, dass weder die UdSSR noch die USA eine atomare Überlegenheit anstreben. Das hat es ermöglicht, den ersten Schritt zu gemeinsamem Suchen zu gehen. Dann folgte das Treffen in Reykjavik. Hier wurde ein Durchbruch im Rahmen der atomaren Abrüstung erzielt und dadurch war es möglich, diesen Vertrag vorzubereiten und weitere Fragen zu diskutieren, die mit der atomaren Gegenüberstellung zusammenhängen. Wir haben mit unserem Partner Erfahrungen gesammelt, um Probleme zu lösen, schwierigere Probleme, die mit der allgemeinen Gleichheit zusammenhängen. Das Wichtigste ist es, so schnell wie möglich zu einer radikalen Lösung der strategischen Angriffswaffen zu kommen, die chemischen Waffen zu beseitigen und auch eine Reduzierung im konventionellen Bereich zu erzielen. Die Sowjetunion hat konkrete Vorschläge unterbracht und wir sind der Meinung, dass diese Ziele erreicht werden können. Und ich glaube, dass im Rahmen des Gegenbesuchs des Präsidenten der Vereinigten Staaten im nächsten Jahr in der Sowjetunion, dass wir einen Vertrag erreichen werden, in der Tat 50% der strategischen Angriffswaffen zu beseitigen. Es besteht auch eine Möglichkeit, weitere Abkommen zu erreichen im Rahmen der Reduzierung der konventionellen Rüstung. Umso mehr, als es in diesem Bereich große Sorgen gibt für die weitere Aufrüstung in diesem Bereich. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Bewegung zu einem friedlichen Zukunft einen irreversiblen Charakter angenommen hat. Die Beseitigung der Massenvernichtungswaffen und dieses ist sicherlich der einzige wirksame Weg, um andere Probleme zu lösen, die vor der Menschheit stehen am Beginn eines neuen, am Ende dieses Jahrhunderts. Die technologische Revolution, die Massenarbeit, Hunger und Krankheit, die unerhört große Verschuldung einzelner Länder, die unterschiedlichen Bedürfnisse unterschiedlicher Staaten müssen gelöst werden. Es muss eine allgemeine Sicherheit erreicht werden. Anlässlich der Unterzeichnung dieses Vertrages haben einige Politiker und Journalisten bereits gefragt, wer hat gesiegt? Ich lehne eine solche Fragestellung ab. Das ist ein Anachronismus eines alten Denkens. Der gesunde Menschenverstand hat gesiegt, die Vernunft. Möchte dieses noch nicht der größte Sieg sein, aber politisch und psychologisch gesehen ist es ein wichtiger Schritt. Es entspricht den innigsten Wünschen von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die in der Furcht vor einer atomaren Katastrophe leben. Die amerikanischen und sowjetischen Kosmonauten und Astronauten haben sich getroffen zu friedlichen Zwecken und nicht zu einem Krieg der Sterne. Es müssen nicht Millionen Dollar für Waffen ausgegeben werden, die praktisch nur gegen sich selbst gerichtet sind. Die Leute möchten in einer Welt leben, wo sie Freiheit, Glück verwirklichen können und weitere Menschenrechte, ohne deren Gewährleistung kein eine einzige entwickelte Gesellschaft leben kann. Armut muss abgebaut werden in der Welt. Die Völker möchten nicht nur eine militärische, sondern auch eine wirtschaftliche Sicherheit. Die Menschen möchten in Frieden leben, in einer demokratischen Freiheit. Und jedes Volk sollte das Recht haben, sozial seine Wahl zu treffen, ohne Einmischung von außen. Die Menschen möchten die Wahrheit voneinander wissen und möchten in einer gemeinsamen Welt leben, in der die Kulturen der einzelnen Völker geachtet werden. Eine solche Welt kann gebaut werden. Ja, wir in der Sowjetunion sind davon überzeugt. Dazu braucht natürlich auch eine radikale Änderung der internationalen Beziehungen. Um so eine Welt zu erreichen, muss man Mut zeigen, neues Denken offenbaren und nicht nur seine eigenen wirtschaftlichen Interessen richtig einschätzen, sondern auch die Interessen anderer Völker berücksichtigen und die große Verantwortung übernehmen. Wir haben in der Sowjetunion einen Prozess begonnen, das Erreichte neu zu überdenken. Es gibt neue Programme, die wir in die Tat umsetzen. Wir nennen dieses Perestroika. Wir haben das ganz zielsicher angegangen und wir wissen, dass dazu eine gewisse Zeit erforderlich ist. Wir wollen eine bessere Gesellschaft schaffen, die Entwicklung beschleunigen. Die Gesellschaft soll offener werden und soll demokratischer werden. Und wir möchten alle Möglichkeiten nutzen, um materiell und geistig das Leben des Volkes zu verbessern. Wir sind überzeugt von der Zukunft unseres Landes und von einer zivilisierten Welt in Sicherheit. Im Namen der sowjetischen Führung, im Namen unseres Volkes erkläre ich, dass wir verantwortungsvoll diesen Weg gehen und weitergehen werden. Wir kennen unsere Interessen, aber wir bemühen uns, diese zu verbinden mit den Interessen anderer. Wir wollen dieses tun unter Berücksichtigung des Prinzips der Gleichberechtigung. Es ist eine sehr wichtige Arbeit. Die Gespräche haben bereits begonnen und wir bemühen uns, dass diese Ergebnisse von Gewicht sind. Ich bedanke mich. Das waren direkt aus Washington die Ansprachen von US-Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens über die Vernichtung von Mittelstreckenwaffen. Punkt. Der amerikanisch-sowjetische Gipfel in Washington steht vor dem Abschluss. Was wird er im Hinblick auf das Verhältnis der beiden Supermächte bewirken können? Am Mikrofon ist Ernst Alfred Reiß. Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Die beiden Hauptakteure in Washington, Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow, hatten vorgesorgt mit der Unterzeichnung des Abkommens über die Beseitigung aller atomaren Mittelstreckenwaffen am Dienstag. War der Erfolg dieses Gipfels schon festgezurrt. Anders als in Reykjavik sind deshalb in den nächsten Stunden allenfalls positive Überraschungen zu erwarten, die sich im Rahmen der Tagesordnung halten, also Abrüstung noch bei den strategischen Waffen, Regionalkonflikte, Afghanistan und Menschenrechte. Kaum zu erwarten ist ein Rückschlag, der die Bedeutung dieses Treffens noch grundsätzlich in Frage stellen würde. Über diese Bedeutung und einige Zukunftsaspekte wollen wir sprechen. Meine Gesprächspartner sind in Hamburg Herr Christoph Bertram von der Zeit und im Bonner Südwestfunkstudio Herr Karl Feldmeier von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Reagan, der urkonservative Präsident, und Gorbatschow, der Reformkommunist, gehen miteinander um wie alte Freunde. Wir alle haben die Bilder gesehen und die Reden gehört. Bei Reagans Amtsantritt vor etwa 7 Jahren war Entspannung beinahe ein Schimpfwort. Hat nun eine neue Ära der Entspannung begonnen und was hat diese beiden so unterschiedlichen Männer bewogen, so aufeinander zuzugehen? Herr Bertram, vielleicht zuerst. Herr Reiß, vor 6 Jahren, als der Präsident Reagan diese Äußerung machte, da hat er wahrscheinlich auch die Situation verfälscht. Ebenso wäre es jetzt eine Verfälschung, so zu tun, als ob die Unterschiede zwischen den Weltmächten verschwunden wären, nur weil ihre führenden Repräsentanten offenbar ganz gut miteinander auskommen. Wir müssen uns, glaube ich, davor hüten, so begrüßenswert die gute Chemie ist, die zwischen den beiden in Washington geherrscht hat, das gegenseitige Einverständnis, das Aufeinanderzugehen, auch offenbar, die können miteinander. So begrüßenswert das ist, bedeutet das noch lange nicht, dass die Probleme zwischen den beiden Ländern und zwischen Ost und West ausgeräumt sind. Sie bleiben da. Es wird deswegen auch in der Abrüstung keinen Durchbruch geben. Wir müssen uns angewöhnen, vielleicht etwas geduldiger zu sein mit den Auswirkungen. Denken Sie dran. Der Vertrag über die Mittelstreckenwaffen, über den wird seit 1981 verhandelt. Erst jetzt ist er unterschriftsreif geworden. Wir brauchen da auch ein bisschen längeren Atem. Es hat aber ja doch in diesen Jahren der Amtszeit Präsident Reagans einige sehr eisige Zeiten zwischen Moskau und Washington gegeben. Und der Unterschied jetzt im Augenblick ist doch eigentlich beträchtlich. Herr Feldmayer, sind Sie auch so skeptisch? Ich wundere mich mit Ihnen, Herr Reis. Ich finde es völlig notwendig, dass man sich wundert und die Situation von 81 mit der heutigen vergleicht und darauf hinweist, dass die Einstellung zur Entspannung sich total verkehrt hat. Man fragt sich dann auch, was hat sich sonst noch verkehrt? Es hat sich der Wunsch und das Interesse des amerikanischen Präsidenten offenkundig geändert, nämlich einen noch zu vor seinem Abtritt aus der Politik zu einem Erfolg zu kommen. Und da er die günstigsten Möglichkeiten hierfür offensichtlich auf dem Gebiet der Abrüstung, was ich nicht mit Entspannung gleichsetzen kann, sieht, ist er halt offensichtlich bereit gewesen, hier eine Kehrtwendung vorzunehmen. Ich finde das, wie Sie, sehr bemerkenswert. Was ist denn die Kehrtwendung? Das Abkommen über Mittelstreckenwaffen ist doch keine Kehrtwendung gewesen, sondern das ist ein Vorschlag Reagans 1981 gewesen. Woraus mir ankommt, ist eigentlich etwas über die beschränkten Machtmöglichkeiten der Politiker zu sagen. Auch wenn Reagan vor 6 Jahren sich als kalter Krieger gebärdete, konnte er damit die Logik der Situation nicht grundsätzlich verändern. Und wenn heute die beiden so nett miteinander auskommen, können sie auch die Logik der Situation damit nicht grundsätzlich verändern. Die Bandbreite, beide Weltmächte sind aufeinander angewiesen. Beide wissen, dass sie keinen Krieg miteinander haben können, haben dürfen. Beide wissen, dass man irgendwo miteinander auskommen muss. Manchmal zanken sie sich mit Worten, manchmal verständigen sie sich mit Worten. Aber die Bandbreite dessen, was an Schwankungen möglich ist zwischen ihnen, bleibt beschränkt. Ich würde ja sagen, Herr Feldmayer, Herr Bertram, wenn der Gipfel und alles, was da noch herauskommt und vielleicht auch der nächste, nur auf persönlichen Motiven beruhten, Reagan braucht noch einen Platz in der Geschichte, dann wäre das nicht dauerhaft. Dauerhaft sind Beziehungen zwischen den Völkern ja nur, wenn sie also auf einem gewissen Maß von Interessenübereinstimmung beruhen. Richtig. Sehen Sie denn nicht, dass hier doch ein gemeinsames Interesse, ein sachliches Interesse der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gegeben ist, zu einem entspannteren Verhältnis und zu einer Minderung der Rüstungslasten zu kommen? Doch, ich sehe dieses Interesse auf beiden Seiten. Das ist die Voraussetzung der erzielten Vereinbarung. Und die Frage, was sich denn geändert hat, hat sich mit dieser Feststellung ja zum Teil zumindest ist diese Frage beantwortet. Die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und das Interesse an Abkommen, an Vereinbarungen, an einer Wiederaufnahme von Gesprächspolitik, von, wenn Sie so wollen, von Entspannung. Die Frage, inwieweit dies gelingen kann, ist die Frage der gemeinsamen Interessen. Das ist zweifelsfrei so. Und die Bemühungen, die heute vielleicht dazu geführt haben, dass sich das ganze Protokoll um 90 Minuten in Washington verschoben hat, könnte, dies halte ich zumindest für möglich, ursächlich damit zusammenhängen, dass man über die vorbereitete Abrüstungsvereinbarung hinaus substanziell zu Feldern der Übereinstimmung oder der Annäherung kommen möchte. Politischen Feldern. Ja, lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen. Wir wollen heute Abend keine große Raketendiskussion führen. Aber zurückkommen auf den harten Kern dieses Gipfels, das Abkommen über die Mittelstreckenwaffen. Es beseitigt nur 3 oder 4%, da schwanken die Angaben, aller Atomwaffen, die in der Welt sind. Setzt freilich hinsichtlich der Verifikation, darin stimmen wir, glaube ich, überein, Maßstäbe, die noch vor kurzem kein Mensch für realisierbar gehalten hätte, jedenfalls nicht in der Sowjetunion realisierbar. Gorbatschow, aber auch Reagan, und er tat das ja schon mit SDI, mit seinem Weltraumprojekt, sprechen aber weit darüber hinaus schon von einer Vision einer atomwaffenfreien Welt. Wie realistisch kann dies denn sein und was gehört da alles dazu, bis man dahin käme? Und ist denn die Abschaffung der Atomwaffen überhaupt wünschenswert? Sie haben ja allem Anschein nach seit über 40 Jahren vor einem großen Krieg, nicht vor vielen kleinen, aber vor einem großen Krieg abgeschreckt. Und außerdem, möchte ich noch hinzufügen, sind sie noch so billig, viel billiger als konventionelle Waffen. Herr Feldmeier, Sie sind eigentlich eher Skeptiker in diesen Fragen. Was meinen Sie? Kann man auf nukleare Waffen ganz verzichten? Ich möchte auf nukleare Waffen so lange nicht verzichten, wie es erhebliche politische, sachliche Interessensgegensätze gibt. Zumindest Gegensätze, die so groß sind, dass sie in den vergangenen Zeiten, in denen es keine Atomwaffen gab, mit Gewissheit, mit vorhersehbarer Absehbarkeit zum Krieg geführt haben. Ich möchte diese Situation nicht wieder haben. Deswegen finde ich die Vision einer atomwaffenfreien Welt zwar theoretisch, wenn ich das so sagen darf, verheißungsvoll, aber in der Praxis eher schrecklich. Also ich wage mal eine ketzerische Bemerkung. Atomwaffen ist ja die erste Waffenart, die imstande ist, die Menschheit als Art auszulöschen. Und das hat es bisher nie gegeben. Und so wichtig es ist, darüber sind wir sicher auch alle einig, konventionelle Kriege, die heute noch schrecklicher sein würden als der Zweite Weltkrieg, der auch schrecklich genug war, zu verhindern, so erscheint es mir doch am wichtigsten, etwas aus der Welt zu bringen, was erstmalig die Art vernichten würde oder vernichten könnte und es wahrscheinlich sein lässt, dass die Zivilisation sich davon nie wieder erholen kann. Herr Bertram, sind Sie auch auf Herrn Feldmeiers Linie? Ich bin auch auf Herrn Feldmeiers Linie. Ich bin auch der Ansicht, dass die Länder, die Atomwaffen haben, daraus nicht aussteigen werden und auch nicht aussteigen können. Man kann die Atomwaffe nicht enterfinden, sie ist da. Sie hat auch, und auch da stimme ich Herrn Feldmeier zu, dazu beigetragen, dass Ursachen, die in früheren Zeiten, als es nur konventionelle Waffen gab, und nur, muss man in Anführungsstrichen sagen, auch sehr, sehr, sehr zerstörerische Waffen, aber immerhin nur konventionelle Waffen gab, hat sie verhindert, dass solche Konflikte sich zum Krieg ausweiteten. Nicht nur die großen, wie Sie sagten, sondern auch die kleinen. Es hat ja auch zwischen Ost und West kein kleines militärisches Scharmützel gegeben in den 40 Jahren. Das möchte ich nicht missen. Und was Sie sagen über die Art, Herr Reiß, was ist der Unterschied zwischen der Luftverschmutzung, die auch alle trifft, die Verschmutzung der Meere, die alle trifft, das Ozonloch betrifft auch die Art. Ist das eine Kategorie, die weiterhilft, die Sie da eingeführt haben? Oder ist nicht das Entscheidende für die Erhaltung der Menschheit auch die Erhaltung des Friedens? Und wenn die Abschreckung durch Atomwaffen dazu beiträgt, diesen Frieden zu stärken, ist das nicht auch eine Erhaltung der Art? Ich mache mir keine Illusionen, was also die Abschaffung aller Atomwaffen betrifft. Und ich habe ja auch gesagt, man kann wohl davon ausgehen, dass wir uns 40 Jahre lang zumindest hier und zwischen den beiden großen Mächten einen Krieg erspart haben. Aber manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, sie werden als Selbstzweck betrachtet. Das ist natürlich die gefährliche Sache. Und deswegen lassen Sie mich eins hinzufügen. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen dem Gipfel von Washington jetzt und dem Gipfel von Reykjavik ganz wichtig gewesen ist. Herr Gorbatschow und Herr Reagan waren in Reykjavik noch Träumer. Gorbatschow forderte die Welt ohne Atomwaffen. Herr Reagan tat so, als ob man tatsächlich ein wirksames Raketenabwehrsystem im All schaffen könnte und damit die Welt von der Drohung durch Atomraketen befreien könne. Der Fortschritt von Reykjavik nach Washington ist gewesen, dass man sich gesagt hat, wir können hier nicht nach den Sternen greifen. Wir können hier nicht so tun, als ob die Wirklichkeit nicht ihr eigenes Recht hat. Wir müssen es auf bescheidenere Lösungen verwenden. Und das bedeutet ohnehin, wir müssen mit der Bombe leben. Wir müssen sie eingrenzen. Wir müssen sehen, dass wir nicht zu viel von dem Zeug haben. Wir müssen viel von dem, was vorhanden ist, wegmachen. Wir müssen eine rationalere Struktur der Abschreckung schaffen, als die, die heute besteht. Aber an der Atomwaffe selbst führt uns kein Weg vorbei. Herr Feldmeier, vielleicht ein letztes Stichwort zu diesem Komplex. Die Europäer, die NATO zusammen mit den Amerikanern bleiben ja dabei, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis von nuklearen und konventionellen Waffen haben, um mit der bisher gültigen NATO-Strategie auch weiterhin Kriege verhindern zu können. So weit, so gut. Käme es aber jetzt tatsächlich zu einem konventionellen Übereinkommen, das heißt, würden in der Tat die teils beträchtlichen sowjetischen Übergewichte abgebaut und wir stünden uns hier mit ausreichender Verteidigungsfähigkeit, aber ohne beiderseitige Angriffsfähigkeit gegenüber, was für ein Grund dann eigentlich noch nicht auf die nukleare Komponente zu verzichten? Zwei Gründe, Herr Reis. Erstens, der Mensch ist nun mal so, der organisierte Mensch, die Staatenwelt, dass sie auf die Interessensvertretung nicht verzichten will und auch nicht mit Gewalt verzichten will, wenn dieses Gewaltmittel nicht das Ausmaß und die Gefährdung der Selbstauslöschung von vornherein hat. Das ist der grundsätzliche Grund. Der zweite, der ist genauso wichtig. Wenn die beiden Weltmächte ihre Atomwaffen beseitigen würden, dann blieben die Atomwaffen von vier anderen Staaten mit Sicherheit, nämlich von England, von Frankreich, von China und von Israel. Und es ist möglich, dass es, und Indien hat wohl inzwischen auch Atomwaffen und Pakistan ist dabei. Das ist ein Szenario, das mir Frösteln macht, im Gegensatz zu dem Arsenal, das die beiden Weltmächte haben. Die beiden Weltmächte vertreten ja nicht nur ihre Interessen, sondern sie sind auch eine Art Weltpolizei de facto geworden, die dafür sorgen, dass diese kleinen Potenziale überhaupt keine politische Bedrohung derzeit bedeuten. Stellen Sie sich einen Nahostkonflikt vor, in dem die beiden Weltmächte keine Atomwaffen mehr haben, aber Israel welche. Das ist mit Sicherheit kein Stabilitätsgewinn für die ganze Welt. Ein gewaltiger Stoff für eine neue Diskussion. Aber kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema. In Ihrer Zeitschrift, Herr Bertram, stand heute, Abrüstung allein sei ja nicht alles. Und die neuen Bedrohungen, die der Welt erwüchsen, kämen aus den großen nicht-militärischen Herausforderungen. Und deshalb müssten die Supermächte ihr Verhältnis auf eine breitere Grundlage stellen. Was ist damit gemeint? Und war der Gipfel falsch programmiert? Das stand nicht auf der Tagesordnung. Ich glaube nicht, dass das bedeutet eine Kritik an diesem Gipfel. Aber die Frage muss doch sich aufdrängen, uns allen und Ihnen, unseren Hörern. Wir beschäftigen uns seit 10 Jahren jetzt. Die Nachrüstung und die bittere Debatte darum hat dazu beigetragen. Wir beschäftigen uns unentwegt mit der Frage der Waffen. Wie man sie aufstellen, wie man sie begrenzen, wie man sie beseitigen kann. Ist denn das wirklich die zentrale Frage, um die es geht? Ich würde vielleicht, lassen Sie mich noch provozierender formulieren. Wir haben die Gefahr eines Krieges ist heute außerordentlich gering zwischen Ost und West. Nicht zuletzt, weil es die Abschreckung gibt. Gleichzeitig fordern wir aber von unseren Staatsmännern, dass sie sich unentwegt damit beschäftigen, diese Gefahr weiter einzuengen. Sollten wir nicht diese Staatsmänner drängen, sollen wir ihnen nicht sagen, gut, ihr habt da Anfänge gemacht, das ist ja ein wichtiger Anfang, der da in Washington gemacht worden ist. Man kann nur hoffen, dass es nicht der letzte Schritt ist. Ich bin sicher, es wird nicht der letzte Schritt sein. Ihr habt da euch schon bemüht, aber konzentriert euch nicht ausschließlich auf die Frage der militärischen Kräftegleichgewichte und der Abrüstung, denn die drängenden, gefährlichen Probleme liegen vielleicht nicht dort, sondern anderswo. Es gibt ja eine These, die sagt, erst muss Abrüstung erfolgreicher sein, dann kann man sich um das Ozonloch kümmern. Warum eigentlich? Man kann sich jetzt schon darum kümmern. Und um einiges andere mehr. Und um einiges andere mehr. Völlig richtig, das ist nur ein Beispiel, Herr Feldmeier. Was meinen Sie, sehr Herr Feldmeier? Uns auf das eine geworfen konzentriert haben. Und ich sage das auch ganz persönlich, meine journalistische Tätigkeit ist weitgehend in den letzten Jahren gerade um dieses Thema gekreist. Ist das richtig, die ausschließliche Wichtigkeit? Ich glaube, dass die Debatte, die Konzentration der Debatte auf die Atomwaffen und ihre Beseitigung zwar ein Umweg war, aber vielleicht ein nützlicher Umweg, weil er uns zu der Erkenntnis zurückführt, vor allen Dingen dann, wenn wir Fortschritte mit der Beseitigung machen, dass es nicht um die Waffen geht, dass hinter den Waffen die Interessen und Gegensätze und die ungelösten Fragen stehen, die eigentlich politischen Fragen, auf die uns diese Abrüstungsdebatte wieder hinführen muss. Beispielsweise die immanenten Probleme der Sowjetunion, Glasnost und Perestroika sind inzwischen jedermann geläufig. Die Umgestaltung, die Gorbatschow vorhat, das ist eine Angelegenheit, die in der Kooperation mit dem Westen, im Interessenausgleich mit dem Westen, wenn sie denn stattfinden soll und Erfolg haben soll, sicherlich leichter zu bewerkstelligen ist, als mit einer gleichzeitigen Phase der Konfrontation. Das bringt mich zu einer neuen Frage, was Sie gerade gesagt haben. Wir werden ja die beiden Hauptakteure von Genf, Reykjavik und jetzt Washington, also Reagan und Gorbatschow, nur noch einmal gemeinsam erleben. Vielleicht oder wahrscheinlich, so wie es im Augenblick aussieht, im nächsten Jahr in Moskau. Aber im Januar 89 ist Reagans Amtszeit endgültig zu Ende. Und wir wissen, dass Gorbatschow mit Umgestaltung und Offenheit im eigenen System auf frappierende Widerstände stößt. Das ist ja eigentlich gerade auch in den Wochen vor dem Gipfel noch mal deutlich geworden. Wie also steht es denn um die Kontinuität eines Prozesses, den diese so sehr unterschiedlichen Männer zum Schluss doch in Gang gebracht haben? Ich habe manchmal den Eindruck, es könnte sein, und das Bild stammt aus einem Artikel im Kölner Stadtanzeiger, den ich heute gelesen habe, es könnte beinahe so sein, dass eine Brücke nur zur Hälfte gebaut wird und mitten über dem Fluss endet, bis sich irgendwann mal jemand findet, der die andere Hälfte daran setzt, sodass man über den Fluss kann. Wie kann das weitergehen, wenn also diese beiden Personen nicht mehr handeln und wenn Gorbatschow um seine Reformen kämpfen muss? Das wirft übrigens auch die Frage auf, ob der Westen, wenn er den Prozess der Annäherung und der Zusammenarbeit fördern will, nicht eigentlich außenpolitisch Gorbatschows Kurs stützen muss, statt, wie es manchmal geschieht, zu sagen, am Ende dieses Reformkurses, wenn der wirklich klappt, dann ist die Sowjetunion möglicherweise noch gefährlicher, als sie heute schon ist. Also lassen wir doch lieber dieses alte sozialistische Schlachtschiff weiter vor sich hin dümpeln, wie es das jetzt tut. Können wir das auseinanderhalten? Das sind doch eine ganze Reihe von Punkten, ja, die Sie genannt haben. Aber vielleicht könnte es nützlich sein, einmal die Kontinuität abzuklopfen darauf, ja, auf die Beständigkeit, das eine, der Interessen, der Sachlage. Und da wird es Kontinuität geben. Ich versuchte Sie schon vorhin davon zu überzeugen, dass es diese Kontinuität auch am Anfang der Regenzeit gegeben hat. Nämlich, es bleibt den beiden Weltmächten nichts anderes übrig, als irgendwie miteinander klarzukommen, Konflikten miteinander aus dem Wege zu gehen. Und das bedeutet, man muss sich irgendwie absprechen. Insofern bleibt die Kontinuität, auch wenn es im nächsten Jahr einen langen Wahlkampf in Amerika geben wird, auch wenn niemand weiß, wer dann als erfolgreicher Präsident im November nächsten Jahres gewählt werden wird. Und auch wenn in Moskau möglicherweise innenpolitische Veränderungen die Position von Herrn Gorbatschow schwächen sollten. Dieser Teil der Kontinuität bleibt. Aber es gibt natürlich eine andere Ebene, nämlich die der operativen Politik. Wie setzt man diese großen Interessen, diesen großen Fluss der Kontinuität tatsächlich praktisch um? Und hier kann man nur hoffen, dass das, was Herr Gorbatschow und Herr Reagan in drei Gipfeltreffen gelernt haben, die haben ja ganz anders angefangen miteinander 1985. Sie mussten erst durch Reykjavik durchgehen, bevor sie sich auf Washington 1987 einigen konnten, auf einen Gipfel, in dem sie tatsächlich etwas zu Wege brachten. Man kann nur hoffen, dass ihre Nachfolger diese lange Strecke des Lernens uns nicht allen zumuten, sondern dass sie es vielleicht schneller machen. Insofern kommt auch dem Gipfel, den beide im nächsten Jahr planen, eine gewisse Bedeutung zu, dass man nämlich den Rahmen absteckt, dass man nicht wieder gleich bei Null anfangen muss, wenn ein neuer Mann im Weißen Haus ist, dass man den Rahmen absteckt, dass man nicht immer das Rad wieder neu erfinden muss. Das scheint mir das Wichtige zu sein, auch das, was wir von diesen beiden Staatsmännern, beiden Politikern erwarten dürfen. Herr Feldmeier, wie sehen Sie das? Ich meine, dass wir heute in Washington schon ein erstes Bemühen um Kontinuität auf Seiten Gorbatschows feststellen konnten. Das sehr ausführlich ausgefallene Gespräch mit dem Vizepräsidenten, der ja möglicherweise der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Was die Kontinuität in umgekehrter Richtung angeht, können wir natürlich im Moment noch gar nicht sagen, weil wir nicht wissen, wer es tatsächlich wird. Und wir können auch nicht vorhersehen, wie es um die interne Kontinuität in der Sowjetunion bestellt ist. Wir wissen nicht, ob die Äußerungen vom zweiten Mann, von Ligatschow in Paris, wirklich Ausdruck einer Unterstützung oder doch einer Kontrolle und einer Abgrenzung in der sowjetischen Führung sind. Gesetzt den Fall, die Führung ist homogen, Ligatschow unterstützt Gorbatschow und Gorbatschow sitzt sicher und kann sich behaupten und kann sich durchsetzen im inneren Umgestaltungsprozess, dann hat man zumindest eine halbwegs berechenbare Größe, die sich auch mit positiven Erwartungen verbinden lässt. Und dann könnte die Kontinuität in mehr bestehen als in der einen Konstante der Kriegsverhinderung, die Gott sei Dank die letzten 40 Jahre begleitet hat. Bleibt noch meine Frage, Herr Feldmeier. Gorbatschows Reformkurs vom Westen her stützen. Bundesaußenminister Genscher tritt ja sehr dafür ein. Oder ihn schmoren lassen? Das weder das eine noch das andere als Patentrezept, sondern ich bin schon dafür, dass man im Sinne des Interessensausgleichs sich an das Prinzip do ut des, ich gebe, damit du gibst, erinnert. Und es gibt viele Dinge, die man geben kann, und es gibt viele Dinge, auf die man lange schon wartet und auf die man Wert legt. Und die Verhältnisse, so wie sie in Europa sind, sind ja durchaus fortgestaltungsbedürftig, und da fällt sicherlich einfallsreichen Politikern einiges dazu ein. Ich würde das noch zuspitzen gerne, Herr Reitz. Bitte. Ich habe mich in den letzten Wochen, als es ein bisschen bröckelte, um Gorbatschow gefragt, falls er jetzt beiseite geschoben werden sollte, würden wir uns dann nicht alle Vorwürfe machen, dass wir diesen Initiativen nicht zupackender begegnet sind? Und ich glaube, dass Gorbatschow sicherlich in der Tradition seines Landes steht, sicherlich auch in erster Linie das Interesse seines Landes und nicht das Interesse anderer Länder am Herzen trägt. Aber hier gibt es eine Chance, möglicherweise aus den Verflechtungen des Misstrauens, aus den gegenseitigen Unvereinbarkeiten, wie es teilweise herauszukommen. Ich würde mir also schon im eigenen Interesse wünschen, dass die Position von Herrn Gorbatschow im eigenen Lande nicht geschwächt, sondern gestärkt wird. Auch weil ich glaube, dass das, was er sagt über das Zusammenleben der Nationen, die gemeinsame Sicherheit, die Sowjetunion jetzt anträgt, ein Riesenfortschritt ist gegenüber den Äußerungen, die vorher aus Moskau kamen. Ich glaube also, der Westen hat ein Eigeninteresse daran, dass Herr Gorbatschow reüssiert im eigenen Lande, wenn er denn dann in der Tat auch bei dieser Außenpolitik bleibt, die er skizziert hat. Dieser Gorbatschow, meine Herren, hat, bevor er nach Washington kam, ich glaube bei seinem Besuch bei Frau Thatcher, gesagt, keine wichtige Entscheidung ohne Europa. Inwieweit Europa allerdings bislang zu wichtigen Entscheidungen zwischen den Weltmächten beiträgt, erscheint mir doch äußerst fragwürdig. Was können denn die Europäer tun? Sie haben also gerade in Ihrem eigenen Gipfel in Kopenhagen kein besonders heiteres Bild gezeigt. Und Sie müssten doch wirklich mal versuchen, mit einer Stimme zu reden, um dieses Gewicht, um an diesen Entscheidungen tatsächlich mitwirken zu können. Natürlich meint Gorbatschow damit auch ein bisschen von diesem gemeinsamen Haus, was ja vorläufig noch eine etwas fragwürdige Idee ist. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass wir Europäer in weltpolitischen Fragen, und wenn sich da nun wirklich was bewegt, und vielleicht werden wir in den nächsten Stunden erfahren, dass sich noch mehr bewegt hat, als wir bis jetzt wissen, dass wir Europäer da mitreden mit unserem Gewicht, das uns eigentlich zukommen könnte? Also bisher wird über uns gesprochen, mehr als mit uns gesprochen wird. Und man kann ja nicht daran vorbeisehen, dass Herr Gorbatschow Zwischenstationen in London gemacht hat, und das nur ganz kurz. Ich will das nicht überbewerten. Aber es hat vielleicht doch auch einen gewissen symbolischen Aussagewert. Herr Reiß, es hilft nichts. So sehr wir uns wünschen, dass die westeuropäischen Staaten zu einer Interessengemeinschaft werden und einen gemeinsamen Willen formulieren, der Wunsch ist genauso alt wie die Enttäuschung darüber, dass es nicht gelingt. Man muss das einfach zur Kenntnis nehmen. Das braucht einem nicht zur Hoffnungslosigkeit für die Zukunft veranlassen. Aber jetzt und auf absehbare Zeit stelle ich eben in der Sicherheitspolitik sehr unterschiedliche Positionen in London, Paris und in Bonn fest, und auch die Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Verhältnisses zur Sowjetunion sind nicht unbedingt übereinstimmend. Also da muss man wohl zunächst mal davon ausgehen, dass jede Regierung, jedes Land versucht, seine eigenen Vorstellungen zu verfolgen. Naja, es sind ja nicht nur, die Sicherheitspolitik, es sind die Agrarüberschüsse und dieser ganze europäische Kleinkram, der sich zu einem erdrückenden Berg angewachsen hat. Richtig, Herr Bertram, sind Sie auch der Meinung, so schnell kommen wir nicht zu einer gemeinsamen europäischen Stimme? Ich glaube, wir kriegen eine gemeinsame europäische Stimme, wenn wir was zu sagen haben. Bisher sind die Regierungen alle nicht bereit, tatsächlich etwas zu sagen, so als ob es auf sie ankäme, sondern tun immer nur so, als ob es auf die Amerikaner und die Russen ankäme. In dem, was jetzt beim Gipfel jetzt, haben Sie recht gehabt. Aber es fehlt auch in den Dingen, die uns unmittelbar betreffen. Denken Sie an die ganze konventionelle Abrüstungsproblematik, die ja jetzt Gott sei Dank ins Haus steht. Fehlt es an europäischem Input, Auch da verlassen wir uns auf amerikanische Initiative. Dazu sind wir, das haben wir uns angewöhnt. Aber in dem Augenblick, wo wir selbst tatsächlich was zu Wege bringen, was auf den Tisch legen können, einen Vorschlag machen können, wie zum Beispiel das westliche Bündnisverfahren sollte, dann wird man auf uns hören, vorher nicht. Wir werden allmählich zum Schluss kommen müssen. Heute Morgen ist im Bundestag auch über den Gipfel diskutiert worden, in einer ähnlichen Situation wie wir. Er war noch nicht zu Ende. Es sind Verdienste zugesprochen worden und Schuldzuweisungen gegeben worden. Inwieweit hat eigentlich, um nochmal zu diesem Kernstück zu kommen, dem Vertrag über die Mittelstreckenraketen, inwieweit hat aus Ihrer Sicht in der Tat die Bundesrepublik Deutschland dazu beigetragen, dass es zu diesem Abkommen gekommen ist? Vielleicht Herr Bertram und zum Schluss Herr Feldmeier als letztes Wort. Herr Reis, wir erinnern uns ja alle an das, was wir damals auf dem Höhepunkt der Nachrüstungsdiskussion empfunden haben. Ich glaube, ohne die Bereitschaft dieser Bundesregierung und ihrer Vorgängerin zur Nachrüstung wäre es nicht zu diesem Abkommen gekommen. Sicherlich, es mussten eine ganze Reihe von anderen Dingen hinzukommen. Die Nachrüstung allein hätte nicht ausgereicht. Aber wenn Herr Gorbatschow festgestellt hätte, dass der Westen ja ohnehin keine Gegenmaßnahmen ergreife, dann hätte er wohl kaum seine eigenen Militärs und seine eigene Führung davon überzeugen können, dass die SS-20 abgeschafft werden müssten. Das war eine notwendige Bedingung. Die Nachrüstung war notwendig, um die Rüstungskontrolle möglich zu machen. Unser Außenminister Herr Feldmeier hat als einziger, glaube ich, auch die Friedensbewegung gelobt, weil sie zum Nachdenken angeregt habe in diesem ganzen Prozess, der zu diesem Abkommen geführt hat. Ihre Meinung auch? Ich zögere eben dazu zu stimmen. Ich glaube nicht, dass man da wirklich von einem erheblichen Einfluss sprechen kann. Es sei denn einen mittelbaren, nämlich den der Einfluss, den die Friedensbewegung auf die Regierenden ausgeübt hat. Und als sie sich dazu entschlossen, 1981 in das Kommuniqué der nuklearen Planungsgruppe bei der ersten Begegnung in Glen Eagles die Nulllösung als eine theoretische Möglichkeit, wie es damals noch hieß, mit aufzunehmen. Und seit der Zeit ist die Sache ja nicht mehr vom Tisch gekommen. Also insofern einen mittelbaren Ja, aber keinen unmittelbaren direkten Einfluss auf die Entscheidungen der Weltmächte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Feldmeier. Vielen Dank, Herr Bertram. Warten wir nun in den nächsten Stunden, was noch für Fleisch an das Skelett der Informationen kommt über den Ausgang des Gipfels. Ich danke Ihnen für Ihre Gesprächsbereitschaft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Über die Auswirkungen des amerikanisch-sowjetischen Gipfels in Washington diskutierten im Studio Christoph Bertram von der Wochenzeitung Die Zeit und Karl Feldmeier von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Leitung der Sendung Ernst Alfred Reiß. Morgen, 19.30 Uhr, hören Sie Aufarbeitung in Kiel, die Geschichte einer bundesdeutschen Affäre. Es ist 20 Uhr. Südwestfunk-Nachrichten. Nach den massiven Protestaktionen im Ruhrgebiet gegen geplante Entlassungen haben die Stahlarbeiter ihre Straßensperren weitgehend wieder aufgelöst. Schätzungsweise 200.000 Metaller und Bergarbeiter haben heute an den Demonstrationen teilgenommen. Durch Straßenblockaden im gesamten Ruhrgebiet kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen. Auch an anderen Stahlstandorten der Bundesrepublik traten die Belegschaften vorübergehend in den Ausstand. Gegen Mittag legten rund 100.000 Bergleute in allen deutschen Kohlezechen die Arbeit nieder. Sie wandten sich gegen die Senkung des Kohlepfennigs und forderten mehr staatliche Hilfe für den Bergbau. Der Bundestag senkte auf Vorschlag von Wirtschaftsminister Bangemann den sogenannten Kohlepfennig von jetzt 7,5 auf 7¼% ab 1988. Die Opposition stimmte geschlossen dagegen. Der Kohlepfennig ist ein Aufschlag auf den Strompreis, mit dem der Verbraucher den Energieunternehmen einen Ausgleich dafür zahlt, dass sie in ihren Kraftwerken statt schwerem Heizöl deutsche Steinkohle einsetzen. Mit einer Mahnwache gegenüber dem Bundeskanzleramt hatten zuvor etwa 150 Bergarbeiter gegen die Senkung des Kohlepfennigs demonstriert. Bei der CDU in Schleswig-Holstein gibt es auf Parteiebene die erste personelle Konsequenz aus der Barschel-Pfeiffer-Affäre. Der Pressesprecher des Landesverbandes und der Landtagsfraktion Günther Kohl gibt zum 1. Dezember seinen Posten auf. Der 38-Jährige sagte der deutschen Presseagentur, die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen. Nach der Landtagswahl im September war Günther Kohl in das Schussfeld der FDP und der eigenen Parteifreunde geraten. Kohl erklärte jetzt, den letzten Wahlkampf habe er nur auf Drängen seiner Parteifreunde noch als Pressesprecher verantwortet. Er fügte hinzu, nun bin ich sogar der Neuanfang der CDU. Der gelernte Redakteur wollte ursprünglich bereits im Frühjahr aus den Diensten der CDU ausscheiden. Ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften hat in Ost-Berlin eine Demonstration der Initiative für Frieden und Menschenrechte verhindert. Die Gruppe wollte vor dem Gebäude des DDR-Komitees für Menschenrechte eine Erklärung verteilen. Polizisten in Uniform und Zivil verhinderten dies. Angeblich hat es auch Festnahmen gegeben. Die DDR-Regierung hat gegen die gestrige Aktuelle Stunde im Bonner Bundestag protestiert. Dabei hatten alle Fraktionen das Vorgehen gegen Menschenrechts- und Friedensgruppen in Ost-Berlin verurteilt. Die DDR-Regierung sprach von einer groben Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. In Washington ist Präsident Reagan zu einem vierten Gespräch mit Parteichef Gorbatschow zusammengetroffen. Die Begegnung am letzten Tag des Gipfeltreffens begann mit 90-minütiger Verspätung. Zuvor waren Reagan und Gorbatschow von den jeweiligen Expertengruppen über den Verlauf der Fachberatungen unterrichtet worden. Dabei ging es um ein Abkommen zur Halbierung der strategischen Atomwaffen und um regionale Konflikte, vor allem die Afghanistan-Frage. Zur Stunde lässt sich nicht sagen, ob der Washingtoner Gipfel neben der Unterzeichnung des Vertrages über die Mittelstreckenwaffen noch andere handfeste Ergebnisse bringen wird. Das Gipfeltreffen geht heute Abend zu Ende. In der Nacht fliegt Gorbatschow aus Washington ab. Ein Telebericht des Deutschen Wetterdienstes für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und die Kölner Bucht. Die Wetterlage. Das von den britischen Inseln nach Mitteleuropa gerichtete Hoch wird abgebaut. Dadurch können die Ausläufer eines Tiefs über Skandinavien und dem Baltikum auf den Norden und Osten Deutschlands übergreifen. Dabei wird mildere und feuchte Luft herangeführt. Die Vorhersage: Im Süden in der Nacht noch klar, sonst stark bewölkt oder neblig trüb und überwiegend niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen minus 4 bis plus 1 Grad. Tiefstwerte kommende Nacht minus 2 bis minus 7. Im südlichen Baden-Württemberg um minus 10 Grad. Die weiteren Aussichten für das Wochenende: stark bewölkt oder neblig trüb. Kaum Niederschlag, nur noch geringer Frost. Das waren Südwestfunknachrichten, Redaktion Walter Mink und Günther Degler. Das Programmangebot des Südwestfunks. Im ersten Volksmusik-Hitparade des Südwestfunks. Im zweiten Jazz-Rock-Time am Mikrofon Klaus Wellershaus. 20.30 Uhr das Hörspiel Die Feuerblume von Gerlind Reinshagen. Im dritten SWF 3 Radioclub. 20.05 Uhr. SWF 1. Meldungen über Verkehrsstörungen auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg liegen uns zurzeit nicht vor. Südwestfunk Tübingen. Volksmusik-Hitparade des Südwestfunks. Und am Mikrofon ist Willi Seiler. Einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Volksmusik-Hitparade des Südwestfunks. Heute haben wir natürlich auch wieder eine Partnergemeinde, und zwar den Markt Nesselwang. Und die Musik dazu wird außer Konkurrenz von den Nesselwanger Volksmusikanten und vom Nesselwanger Dreigesang dazu geliefert. Das heißt, wir werden nachher also auch telefonieren mit den Leuten aus Nesselwang. Vorher aber unsere heutige Hitparade. Sie wissen, wir haben heute noch keine Monatsbesten, sondern heute können, ja, sollen Sie uns noch anrufen und sagen, welcher der von uns nun gespielten Titel Ihnen dann am besten gefallen hat. Die Telefonnummer sage ich nach den 8, die wir nach 8 jetzt spielen werden. Wir beginnen mit der großen Garde-Regimentsmusik und dem Petersburger Marsch und der Kennzahl Nummer 1.